SWR 2. Fortsetzung folgt. Wir beginnen heute mit einer kleinen vierteiligen Lesereihe Der Ball von Irene Niemirowski, übersetzt von Claudia Karlscheuer. Eine Novelle aus dem Jahr 1930. Die Autorin war da 27 Jahre alt und lebte mit ihren Eltern in Paris. 10 Jahre zuvor waren alle drei vor der russischen Revolution geflohen. Der Vater war Bankier in Kiew gewesen. Es liest Nina Hoss. Als Madame Kampf das Studierzimmer betrat, zog sie die Tür derart schroff hinter sich zu, dass der Kristalllüster im Luftzug klingelte wie reines, leises Glöckchengeläut. Doch Antoinette, die so tief über das Pult gebeugt saß, dass ihr Haar die Buchseite streifte, hatte nicht aufgehört zu lesen. Ihre Mutter sah sie einen Augenblick wortlos an. Dann baute sie sich vor ihr auf, die Arme vor der Brust verschränkt. »Du könntest dir die Mühe machen, aufzustehen, wenn du deine Mutter siehst, mein Kind«, fuhr sie sie an. »Oder vielleicht nicht? Klebt dein Hintern am Stuhl fest? Wie vornehm? Wo ist Miss Betty?« Im Nebenzimmer begleitete das Surren einer Nähmaschine ein Lied. »What shall I do? What shall I do when you'll be gone away?« das von einer unbeholfenen, frischen Stimme geträllert wurde. »Miss«, rief Madame Kampf, »kommen Sie mal her.« »Yes, Mrs. Kampf?« Die kleine Engländerin mit den roten Wangen, den verschreckten, sanften Augen und einem honigblonden, um das runde Köpfchen geschlungenen Haarkranz schlüpfte durch den Türspalt herein. »Ich habe Sie eingestellt«, setzte Madame Kampf streng an, »damit Sie meine Tochter beaufsichtigen und unterrichten, nicht wahr? Und nicht, damit sie sich Kleider nähen. Weiß Antoinette etwa nicht, dass man aufsteht, wenn die Mutter hereinkommt?« »Oh, Antoinette, how can you?« säuselte die Miss bekümmert. Antoinette war inzwischen aufgestanden und schaukelte linkisch auf einem Bein. Sie war ein großes, kaum entwickeltes Mädchen von 14 Jahren, mit dem typischen blassen Gesicht dieses Alters, so blutarm, dass es in den Augen der Erwachsenen wie ein heller, runder Fleck wirkt. Unausgeprägte Züge, gesenkte Lider, Augenringe, ein verschlossener kleiner Mund. 14 Jahre. Die Brüste, die unter dem engen Schülerinnenkleid wachsen und den schwachen, kindlichen Körper stören und plagen. Die großen Füße und diese langen Röhren mit den roten Händen, den tintenbefleckten Fingern daran, die eines Tages vielleicht die schönsten Arme der Welt sein werden. Wer weiß? Ein zarter Nacken, darüber kurzes, farbloses Haar, trocken und leicht. »Wirklich, Antoinette, deine Manieren sind zum Verzweifeln, mein armes Kind. Setz dich. Ich komme jetzt noch einmal herein und du wirst mir den Gefallen tun, sofort aufzustehen, verstanden?« Madame Kampf trat ein paar Schritte zurück und öffnete die Tür ein zweites Mal. Antoinette erhob sich langsam und so offensichtlich widerwillig, dass ihre Mutter drohend den Mund zusammenkniff und scharf fragte: »Hat Mademoiselle vielleicht etwas dagegen?« »Nein, Maman«, antwortete Antoinette leise. »Warum ziehst du dann so ein Gesicht?« Antoinette zwang sich zu einem schwachen Lächeln, das ihre Züge schmerzlich verzerrte. Manchmal hasste sie die Erwachsenen so sehr, dass sie sie am liebsten umgebracht oder ihnen das Gesicht zerkratzt hätte. Sie hätte aufstampfen und schreien mögen: »Nein, rutsch mir doch den Buckel runter!« Doch sie fürchtete ihre Eltern von frühester Kindheit an. Als Antoinette noch kleiner war, da hatte ihre Mutter sie oft auf den Schoß genommen, an ihr Herz gedrückt, gestreichelt und geküsst. Aber das hatte Antoinette vergessen. Hingegen hatte sie tief in ihrem Inneren den Klang einer zornigen Stimme bewahrt, die über ihren Kopf hinweg zeterte: »Dass mir diese Kleine dauernd zwischen den Füßen herumlaufen muss. Schon wieder hast du mit deinen dreckigen Schuhen mein Kleid beschmutzt. Ab in die Ecke, damit du es endlich lernst. Hörst du? Dummes Balg!« Und eines Tages, damals hätte sie zum ersten Mal sterben mögen, bei einem Streit an einer Straßenecke jenen wütenden Satz so laut herausgeschrien, dass sich die Passanten nach ihnen umgedreht hatten: »Willst du eine Ohrfeige? Ja?« Und ihre brennende Wange. Mitten auf der Straße. Sie war 11 Jahre alt und groß für ihr Alter. Die Passanten, die Erwachsenen, das war nicht so schlimm. Aber genau in diesem Moment waren ein paar Jungen aus der Schule gekommen und hatten ihr ins Gesicht gelacht. Oh, Backe! Oh, dieses Hohngelächter, das sie auf der dunklen, herbstlichen Straße verfolgte, während sie mit gesenktem Kopf weiterging. Durch ihre Tränen hindurch tanzten die Lichter. »Kannst du nicht aufhören zu heulen? Was für ein Dickschädel! Wenn ich dich bestrafe, ist das nur zu deinem Besten. Und hör jetzt auf, mich auf die Palme zu bringen, das rate ich dir.« Diese schrecklichen Leute. Und auch jetzt noch ließ man sie nicht in Ruhe. Nur um sie zu quälen, zu martern, zu demütigen, hieß es von morgens bis abends, »Wie hältst du denn deine Gabel?« »Vor dem Diener, lieber Gott!« »Und sitz gerade, du siehst ja aus, als hättest du einen Buckel.« Sie war 14. Sie war ein junges Mädchen und in ihren Träumen schon eine Frau, die schön war und geliebt wurde. Von Männern, die sie liebkosten und bewunderten, so wie in den Büchern Andreas Berelli, Elena und Maria liebkoste, wie Julien de Subercot, Maud de Rouvre. Die Liebe. Sie erschauerte. Madame Kampf fuhr fort. Und wenn du meinst, ich bezahle dir eine Engländerin, damit du mir mit solchen Manieren aufwartest, täuschst du dich, mein Kind. Und leiser, während sie ihrer Tochter eine Haarsträhne aus der Stirn strich, du vergisst immer, dass wir jetzt reich sind, Antoinette. Sie wandte sich der Engländerin zu. Miss, Sie werden diese Woche viel zu erledigen haben. Ich gebe am 15. einen Ball. Einen Ball, flüsterte Antoinette und riss die Augen weit auf. Jawohl, sagte Madame Kampf lächelnd, einen Ball. Sie sah Antoinette stolz geschwellt an, dann wies sie mit einem verstohlenen Blinzeln zu der Engländerin hinüber. Du hast ihr doch nichts gesagt, will ich hoffen? Nein, Maman, natürlich nicht, antwortete Antoinette rasch. Sie kannte diese ständige Sorge ihrer Mutter. Als sie damals, 2 Jahre war das her, aus der alten Rue Favart ausgezogen waren, kurz nach Alfred Kampfs genialem Börsencoup bei der Bess, erstes Franc, dann 1926 des englischen Pound, die sie reich gemacht hatte, wurde Antoinette jeden Morgen ins Zimmer ihrer Eltern gerufen. Ihre Mutter lag noch im Bett und polierte sich die Fingernägel. Ihr Vater, ein hagerer kleiner Jude mit feurigen Augen, war nebenan im Badezimmer und rasierte sich, wusch sich und zog sich in jenem wahnwitzigen Tempo an, mit dem er alles tat und das ihm früher bei den deutschen Juden unter seinen Börsenkollegen den Spitznamen Feuer eingebracht hatte. Dort, auf den breiten Stufen der Börse, war er jahrelang auf der Stelle getreten. Antoinette wusste, dass er zuvor Angestellter bei der Banque de Paris gewesen war und noch früher ein kleiner Laufbursche neben der Tür der gleichen Bank in einer blauen Livree. Kurz vor Antoinettes Geburt hatte er seine Geliebte geheiratet, Mademoiselle Rosine, die Sekretärin des Direktors. 11 Jahre lang hatten sie in einer dunklen, engen Wohnung hinter der Opera Comique gehaust. Antoinette erinnerte sich noch, wie sie abends am Esszimmertisch ihre Hausaufgaben ins Reine schrieb, während in der Küche das Dienstmädchen laut klappernd das Geschirr spülte und Madame Kampf unter der großen Hängelampe mit der trüben Glaskugel saß, in der die Gasflamme flackerte und auf die Ellbogen gestützt Romane las. Bisweilen stieß Madame Kampf einen tiefen, missmutigen Seufzer aus, so laut und unvermittelt, dass Antoinette von ihrem Stuhl hochfuhr. Kampf fragte, »Was hast du nun wieder?« Und Rosine antwortete, »Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke, dass es Leute gibt, die gut leben, die glücklich sind, während ich meine besten Jahre in diesem elenden Loch zubringe und dir die Socken stopfe.« Kampf zuckte wortlos die Achseln. Meist wandte sich Rosine dann Antoinette zu. »Und du? Was fällt dir ein zu lauschen? Geht es dich etwas an, was die Erwachsenen reden?« schrie sie übellaunig. Dann ging es weiter. »Tja, mein Kind, wenn du darauf wartest, dass dein Vater reich wird, wie er es verspricht, seit wir verheiratet sind, kannst du lange warten. Da wird noch viel Wasser die Seine hinunterfließen. Du wirst heranwachsen und immer weiter warten, wie deine arme Mutter. Immer nur warten.« Und wenn sie das Wort »warten« aussprach, zog ein tief tragischer Ausdruck über ihre harten, angespannten Züge, der Antoinette gegen ihren Willen rührte und oft dazu brachte, instinktiv die Lippen zum Kuss zu spitzen und dem Gesicht ihrer Mutter zu nähern. »Meine arme Kleine«, sagte Rosine dann und strich ihr über die Stirn. Aber einmal hatte sie ausgerufen, »Ach, lass mich doch in Ruhe, du gehst mir auf die Nerven. Was kannst du aber auch lästig sein?« Und niemals hatte Antoinette ihrer Mutter je wieder einen anderen Kuss gegeben, als den Morgen- oder Abendkuss, den Eltern und Kinder tauschen, ohne darüber nachzudenken, so wie Fremde einen Händedruck. Dann waren sie eines schönen Tages reich geworden, mit einem Schlag. Sie hatte nie recht verstanden, wie. Sie waren in eine große, weiße Wohnung gezogen und ihre Mutter hatte sich das Haar in einem schönen, funkelnagelneuen Goldton färben lassen. Antoinette betrachtete diese flammende Pracht, die sie nicht wiedererkannte, mit ängstlichem Blick. »Antoinette«, befahl Madame Kampf, »wiederhole noch einmal. Was antwortest du, wenn du gefragt wirst, wo wir letztes Jahr gewohnt haben?« »So ein Quatsch«, rief Kampf aus dem Nebenzimmer. »Mit wem soll die Kleine denn sprechen? Sie kennt doch niemanden.« »Ich weiß schon, was ich sage«, erwiderte Madame Kampf in lauterem Ton. »Und was ist mit den Dienstboten?« »Wenn ich sie auch nur ein Wort mit den Dienstboten wechseln sehe, bekommt sie es mit mir zu tun. Hörst du, Antoinette? Sie weiß, dass sie still zu sein und ihre Lektionen zu lernen hat. Punktum. Mehr wird von ihr nicht verlangt.« Und zu seiner Frau? »Sie ist schließlich nicht auf den Kopf gefallen, oder?« Aber sobald er weg war, fing Madame Kampf wieder an. »Wenn du gefragt wirst, Antoinette, sagst du, wir hätten das ganze Jahr über im Süden gelebt. Du brauchst dich nicht festzulegen, ob es Cannes oder Nizza war. Sag nur, im Süden. Es sei denn, es fragt jemand nach, dann sagst du besser Cannes, das ist vornehmer. Aber natürlich hat dein Vater recht, am besten bist du ganz still. Ein kleines Mädchen sollte so wenig wie möglich mit Erwachsenen reden.« Dann schickte sie ihre Tochter hinaus, indem sie mit ihrem schönen, nackten, etwas dick gewordenen Arm wedelte, an dem das Diamantarmband glitzerte, das sie gerade von ihrem Mann geschenkt bekommen hatte und nur zum Baden ablegte. An all das erinnerte sich Antoinette dunkel, während ihre Mutter die Engländerin fragte: »Hat denn Antoinette wenigstens eine schöne Schrift?« »Yes, Mrs. Kampf.« »Warum?« fragte Antoinette schüchtern. »Du kannst mir heute Abend bei meinen Kuverts helfen«, erklärte Madame Kampf. »Ich verschicke an die 200 Einladungen, verstehst du? Das schaffe ich nicht allein. Miss Betty, ich erlaube Antoinette heute eine Stunde länger als sonst aufzubleiben. Du freust dich doch, hoffe ich«, fragte sie an ihre Tochter gewandt. Doch Antoinette war wieder in ihre Gedanken versunken und schwieg. Und Madame Kampf zuckte die Achseln. »Immer am Träumen, diese Kleine«, bemerkte sie halblaut. »Ein Ball. Macht es sich denn kein bisschen stolz, dass deine Eltern einen Ball geben? Ich fürchte, du hast nicht viel Gefühl, mein armes Kind«, schloss sie mit einem Seufzer schon im Hinausgehen. An jenem Abend blieb Antoinette, die normalerweise um Punkt 9 Uhr von der Engländerin ins Bett gebracht wurde, mit ihren Eltern im Salon. Sie hielt sich so selten darin auf, dass sie die weißen Holztäfelungen und die vergoldeten Möbel aufmerksam betrachtete, als wäre sie in einem fremden Haus. Ihre Mutter deutete auf ein Tischchen, auf dem Tinte, Federn und ein Stapel Karten und Kuverts lagen. »Setz dich dorthin. Ich werde dir die Adressen diktieren. Kommen Sie, mein Lieber?« sagte sie dann laut zu ihrem Mann, denn im Nebenzimmer räumte der Diener den Tisch ab und in seiner Anwesenheit siezten sich die Kampf seit ein paar Monaten. Als Monsieur Kampf neben ihr stand, flüsterte Rosine: »Hör mal, schick doch den Lakai raus, er geht mir auf die Nerven.« Doch als sie Antoinettes Blick auffing, errötete sie und rief herrisch: »Nun, George, sind Sie nicht bald fertig? Räumen Sie schnell auf, was noch übrig ist, danach können Sie hinaufgehen.« Dann saßen sie alle drei stumm und steif auf ihren Stühlen. Als der Diener den Raum verlassen hatte, seufzte Madame Kampf auf. »Na endlich! Ich kann ihn einfach nicht leiden, diesen George. Ich weiß nicht warum. Wenn er bei Tisch serviert und hinter meinem Rücken steht, vergeht mir der Appetit. Was gibt es da dumm zu lächeln, Antoinette? Machen wir uns an die Arbeit. Hast du die Gästeliste, Alfred?« »Ja«, sagte Kampf. »Ich will nur noch mein Jackett ausziehen, mir ist heiß.« »Aber lass es nicht wieder hier herumliegen wie neulich«, sagte seine Frau. »Ich habe George und Lucy genau angesehen, wie befremdlich sie es fanden, dass man in Hemdsärmeln im Salon sitzt.« »Was die Dienstboten denken, ist mir Schnuppe«, brummte Kampf. »Das ist ein Fehler, mein Lieber. Mit ihnen steht und fällt der Ruf. Sie wechseln von Haus zu Haus und tratschen. Ich hätte zum Beispiel nie erfahren, dass die Baronin oben im Dritten«, sie senkte die Stimme und flüsterte ein paar Worte, die Antoinette nicht verstehen konnte, obwohl sie die Ohren spitzte, »wenn Lucy nicht 3 Jahre bei ihr gedient hätte.« Kampf zog einen mit vielen Namen und Korrekturen vollgekritzelten Zettel aus der Tasche. »Wir fangen mit den Leuten an, die ich kenne. Einverstanden, Rosin?« »Schreib, Antoinette. Monsieur und Madame Banyul. Die Adresse weiß ich nicht, aber du hast ja das Telefonbuch bei der Hand. Da kannst du nachschlagen.« »Sie sind sehr reich, nicht wahr?« murmelte Rosin voller Ehrfurcht. »Ja, sehr.« »Meinst du denn, dass Sie kommen wollen? Ich kenne Madame Banyul gar nicht.« »Ich auch nicht, aber ich habe geschäftlich mit ihrem Mann zu tun, das genügt. Die Frau soll reizend sein und sie wird in ihren Kreisen nicht mehr viel eingeladen, seit sie in diese Geschichte verwickelt war. Du weißt schon, die berühmten Orgien im Bois de Boulogne vor 2 Jahren. Alfred, ich bitte dich, die Kleine.« »Ach, das versteht sie doch nicht. Schreib, Antoinette.« »Das ist doch schon einmal eine sehr nette Frau für den Anfang.« »Vergiss die Hostiers nicht«, warf Rosin rasch ein. »Es heißt, sie geben herrliche Feste.« »Monsieur und Madame Hostier d'Arachon, mit 2 R, Antoinette. Für die beiden, meine Liebe, kann ich nicht garantieren. Sie sind sehr zugeknöpft, sehr... Die Frau war früher einmal...« Er macht eine Handbewegung. »Nein.« »Doch, ich kenne jemanden, der sie früher oft in einem Bordell in Marseille gesehen hat. Doch, doch, ganz sicher. Aber das ist lange her, bald 20 Jahre. Ihre Heirat hat sie von allem Schmutz reingewaschen. Es gehen sehr angesehene Leute bei ihr ein und aus. Und sie ist äußerst anspruchsvoll, was ihren gesellschaftlichen Umgang angeht. Das ist der übliche Lauf der Dinge. Nach 10 Jahren werden die Frauen mit Vergangenheit alle so.« »Mein Gott«, seufzte Madame Kampf, »ist das alles schwierig.« »Da ist Methode gefragt, meine Liebe. Für unsere erste Gesellschaft brauchen wir Leute und nochmal Leute, so viel Volk wie nur möglich. Erst bei der 2. oder 3. wird dann ausgesiebt. Diesmal müssen wir einladen, was das Zeug hält.« »Wenn wir wenigstens sicher sein könnten, dass auch alle kommen. Ich glaube, ich schäme mich zu Tode, wenn jemand unsere Einladung ausschlägt.« Kampf verzog das Gesicht zu einem stummen Lachen. »Wenn jemand unsere Einladung ausschlägt, lädst du ihn beim nächsten und beim übernächsten Mal wieder ein. Soll ich dir was sagen? Um in der Welt vorwärts zu kommen, braucht man sich im Grunde nur genau an die Moral des Evangeliums zu halten.« »Was?« »Wenn einer dir eine Ohrfeige gibt, so halte ihm auch die andere Wange hin. Die Gesellschaft ist die beste Schule in christlicher Demut.« »Ich frage mich«, sagte Madame Kampf leicht schockiert, »wo du diesen ganzen Unsinn hernimmst, mein Lieber.« Kampf lächelte. »Los, los, nun aber weiter. Hier auf diesem Zettel sind ein paar Adressen, die du nur abzuschreiben brauchst, Antoinette.« Madame Kampf beugte sich über die Schulter ihrer Tochter, die weiterschrieb, ohne aufzublicken. »Sie hat wirklich eine sehr hübsche, sehr ausgereifte Schrift. Sag mal, Alfred, Monsieur Julien Nassan, ist das nicht der, der wegen dieser Betrugsgeschichte im Gefängnis war?« »Nassan? Doch.« »Ach«, murmelte Rosin etwas erstaunt. Kampf erwiderte: »Lebst du denn hinterm Mond? Er ist längst rehabilitiert und wird überall empfangen. Er ist ein reizender Kerl und vor allem ein erstklassiger Geschäftsmann.« »Monsieur Julien Nassan, Avenue Hoche, 23B, las Antoinette vor. »Und dann, Papa?« »Es sind erst 25, jammerte Madame Kampf. »Nie im Leben bekommen wir 200 Leute zusammen, Alfred.« »Doch, doch, natürlich, reg dich nur nicht auf. Wo ist denn deine Liste? Die ganzen Leute, die du letztes Jahr in Nizza, in Deauville, in Chamonix kennengelernt hast.« Madame Kampf nahm einen Notizblock vom Tisch. »Graf Moissy, Monsieur, Madame und Mademoiselle Lévy de Brunescelli und der Marquis von Itchara. Das ist der Gigolo von Madame Lévy. Sie werden immer zusammen eingeladen. Gibt es wenigstens einen Ehemann dazu?« fragte Kampf mit zweifelnder Miene. »Aber sicher, das sind sehr angesehene Leute. Es gibt übrigens noch mehr Marquis. Insgesamt 5. Der Marquis Ligues y Hermosa, der Marquis... Sag mal, Alfred, redet man die eigentlich mit ihrem Titel an? Ist wahrscheinlich besser, oder? Natürlich nicht mit Monsieur le Marquis, wie es die Dienstboten tun, sondern... Lieber Marquis, meine liebe Gräfin, sonst würden die anderen ja gar nicht merken, dass wir Adlige empfangen. Dir wäre es wohl am liebsten, wenn man ihnen ein Etikett auf den Rücken kleben könnte, wie? Ach, du und deine dämlichen Witze. Los, Antoinette, beeil dich, das alles abzuschreiben, mein Kind.« Antoinette schrieb eine Weile, dann las sie laut vor. Baron und Baronin Levenstein-Levy, Graf und Gräfin du Poirier, das sind Abraham und Rebecca Birnbaum, die haben sich diesen Titel gekauft. Ist das nicht albern, sich du Poirier von Birnbaum nennen zu lassen? Dann könnte ich ja... Sie verfiel in tiefe Träumerei. Graf und Gräfin Kampf. Ganz einfach, murmelte sie. Das klingt nicht schlecht. Damit würde ich noch ein Weilchen warten, rief Kampf. Mindestens 10 Jahre. Unterdessen sortierte Rosine Visitenkarten, die kunterbunt in einer Malachitschale mit chinesischen Drachenverzierungen aus Goldbronze lagen. »Ich wüsste ja doch gerne, wer diese ganzen Leute sind«, murmelte sie. »All diese Karten habe ich zu Neujahr bekommen. Da sind jede Menge kleine Gigolos dabei, die ich in Deauville kennengelernt habe. Wir brauchen so viele wie möglich, das füllt das Haus. Und wenn sie anständig angezogen sind, na, du machst wohl Scherze, mein Lieber, das sind lauter Grafen, Marquis, zumindest Vicomtes. Ich kann mich nur nicht mehr an die Gesichter zu den Namen erinnern, sie sehen alle gleich aus.« Aber im Grunde ist das nicht weiter schlimm. Weißt du noch, wie es bei den Rotwein de Fies gemacht wurde? Man sagt zu allen genau denselben Satz. Ich freue mich außerordentlich. Und wenn man nicht darum herumkommt, 2 Leute einander vorzustellen, nuschelt man irgendetwas. Das versteht man sowieso nie. Hier, meine kleine Antoinette. Das ist jetzt ganz einfach. Die Adressen stehen alle auf den Kärtchen. Aber Maman, unterbrach Antoinette, das ist doch die Karte des Polsterers. Was erzählst du da? Zeig her. Ja, sie hat recht. Mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, Alfred, also wirklich. Wie viele hast du, Antoinette? 172, Mama. Na also! Die beiden Kampfs stießen einen zufriedenen Seufzer aus und lächelten einander zu wie 2 Schauspieler nach dem 3. Vorhang. Müde, glücklich und triumphierend. Nicht schlecht, oder? Antoinette fragte schüchtern. Mademoiselle Isabelle Cosette. Ist das nicht meine Mademoiselle Isabelle? Doch, natürlich. Oh, rief Antoinette aus. Warum lädst du die denn ein? Im selben Augenblick wurde sie knallrot, denn sie ahnte das schroffe »Was geht dich das an?« ihrer Mutter voraus. Doch Madame Kampf erklärte verlegen, »Sie ist ein gutes Mädchen. Man muss den Leuten doch mal eine Freude machen. Sie ist ein Scheusal«, widersprach Antoinette. Mademoiselle Isabelle, eine Cousine der Kampfs, Musiklehrerin im Hause mehrerer reicher jüdischer Börsenmakler, war eine stocksteife, magere alte Jungfer. Sie brachte Antoinette Klavierspielen und Notenlehre bei. Sie war sehr kurzsichtig, trug jedoch nie eine Brille, weil sie stolz auf ihre hübschen Augen und ihre dichten Brauen war. Daher stieß sie mit ihrer fleischigen, spitzen, vor Puder bläulichen Nase fast gegen die Noten, und sobald sich Antoinette verspielte, schlug sie ihr mit einem Ebenholzlineal, so platt und hart wie sie selbst, kräftig auf die Finger. Sie war boshaft und neugierig wie eine alte Elster. Am Abend vor dem Unterricht betete Antoinette voller Inbrunst. Ihr Vater war bei seiner Heirat konvertiert. Antoinette wurde im katholischen Glauben erzogen. »Lieber Gott!« Mach, dass Mademoiselle Isabelle heute Nacht stirbt. Das Kind hat recht, meinte Kampf überrascht. Wie kommst du darauf, diese alte Hexe einzuladen? Du kannst sie doch nicht ausstehen. Madame Kampf zuckte gereizt die Achseln. Ach, du verstehst aber auch gar nichts. Wie soll denn die Familie sonst davon erfahren? Stell dir doch mal vor, was für ein Gesicht Tante Loridan machen wird, die mit mir gebrochen hat, weil ich einen Juden geheiratet habe. Und Julie Lacombe und Onkel Martial, alle in der Familie, die immer so gönnerhaft mit uns geredet haben, weil sie reicher waren als wir, weißt du noch? Es ist schlicht und einfach so, wenn wir Isabelle nicht einladen und ich nicht sicher sein kann, dass sie tags darauf alle von Neid platzen, dann kann mir der ganze Ball gestohlen bleiben. Schreib, Antoinette. Nina Hoss las heute Der Ball von Irene Nemirovsky, übersetzt von Claudia Karlscheuer.